I want you to open your Bibles with me tonight. Ich möchte, dass ihr die Bibel mit mir aufschlagt. To Romans chapter 10. Römer Kapitel 10. Let's continue in the series on having confidence in the faithfulness of God. Und wir möchten fortfahren mit der Serie Vertrauen in die Treue Gottes zu haben. Yeah. And a subtitle would be believing and confessing. Der Untertitel würde eben sein zu glauben und zu bekennen. And let's pray. Wir wollen vorher noch beten. Father in heaven, I pray tonight that you would bless this time in your word. Vater im Himmel, ich möchte beten, dass du diese Zeit in deinem Wort segnest. And bless each one here. Und jeder sei gesegnet, der hier sitzt. And for those who are traveling on vacation, für die unterwegs sind auf Urlaub, visiting families, die Familie vielleicht besuchen, or working, oder noch in der Arbeit sind. Father, we pray for them too. Thank you for them. Wir beten für sie, Herr, danken dir für sie. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I was mentioning this morning how I was talking to someone, a Christian leader had come and visited. Ich habe heute Morgen erwähnt, wie ich mit jemandem gesprochen habe. Ein christlicher Leiter war hier und hat uns besucht. Exchanging visions. Und wir haben uns so über unsere Visionen ausgetauscht. And I shared with him, I said, I just want to be a historical church. Und ich habe ihm gesagt, ich hätte nur gerne, dass meine Gemeinde eine historische Bedeutung hat. Exactly. That is exactly. That it has a historical meaning. Also, dass diese Gemeinde eine Bedeutung in der Geschichte hat. That we came and we left our mark and we moved on. Dass wir gekommen sind, dass wir unsere Marke gesetzt haben und dann weitergingen. And then he said to me. Und dann hat zu mir gesagt. He said, Rob. Gesagt, Rob. Your church is already historical. Deine Gemeinde ist schon von historischer Bedeutung. Already. And I thought about it, and it's true. Und ich habe darüber nachgedacht und bin drauf gekommen, es stimmt. If you think of where we're at right now, wenn du dir überlegst, wo wir jetzt im Augenblick stehen and what God can do in this country, und was Gott in diesem Land alles tun kann, from one end to the other end, von einem Ende bis zum anderen, through all the churches working together, dadurch, dass du durch alle Gemeinden wirken kann, praying for one another, dass eine Gemeinde für die andere betet, that God would move, dass Gott etwas bewegt. One person prophesied, we have it on CD, eine Person hat eine Prophezeiung ausgesprochen und wir haben sie auf CD, an awakening would occur in Europe, dass es eine Erweckung geben wird in Europa before the Lord returns, vor der Wiederkunft des Herrn. And according to this prophecy, it would start from Vienna. Und entsprechend seiner Prophezeiung geht sie von Wien aus. That would be very interesting, wouldn't it? Und das wäre doch eine sehr interessante Sache. We are looking at issues and realities that we cannot imagine how important they are. Wir haben uns über Sachverhalte nachgedacht, über die wir uns gar nicht vorstellen können, wie wichtig sie sein können. If you've gone upstairs, you see new walls. Also wenn ihr einen Stock höher geht, seht ihr neue Wände, die aufgezogen wurden. Children. Das bedeutet Kinder. You see work in the cellar. Man sieht auch Arbeit im Keller. That means children. Das geht auch um die Kinder dort. See people working here during the day. Man sieht Leute, die während des Tages arbeiten. Everything is to promote the gospel of Jesus Christ in this country. Alles soll dazu dienen, dass das Evangelium von Jesus Christus in diesem Land verbreitet wird. And it's a joy to be a part. Und es ist eine echte Freude, dabei zu sein. But it's not without its challenges. Aber es geht nicht ohne Herausforderungen. We cannot do this kind of thing and not be resisted by a very real Kingdom of Darkness. Wir können so etwas nicht tun und nicht gleichzeitig eine sehr echte Feindschaft vom Königreich der Dunkelheit. We have an enemy in ourself. Wir haben einen Feind, der in uns selbst drin ist. We have an enemy in the world. Es gibt einen Feind, der in der Welt ist. We have an enemy in the atmosphere. Und es gibt auch Feindschaft in der Atmosphäre. So with that I want to speak this series. Und mit diesem Hintergedanken möchte ich diese Serie fortführen. Because I think it's just one of the most important series is we can hear. Weil ich glaube, dass es eine der wichtigsten Serien ist, die wir hören können sollten. Okay, Romans chapter 10. Römer Kapitel 10. Starting with verse 9. Und ich beginne in Vers 9. Keep in mind this one statement from last week. Denkt an diese eine Aussage von letzter Woche. Your future lies in what you say. Deine Zukunft liegt in dem, was du aussprichst. Not in what you believe. Nicht in dem, was du glaubst. It lies in what you believe and what you say. Die Zukunft liegt in dem, was du glaubst und bekennst. You can believe the most wonderful things about God. Du kannst die wunderbarsten Dinge über Gott für wahr halten. But what you say, aber was du aussprichst, is where you're going. das bestimmt die Richtung, in die du dich bewegst. Romans chapter 10. Römer Kapitel 10, Vers 9. Vers 9. That if you confess with your mouth Jesus as Lord, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, and believe in your heart that God raised him from the dead, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, you will be saved. So wirst du gerettet werden. Now, salvation is at least three part. Die Errettung besteht aus mindestens drei Teilen. It's being saved from the penalty of sin. Sie besteht darin, von der Strafe der Sünde erlöst zu sein. And that happens in one moment. Und das passiert in einem Augenblick. When I place my faith in Christ. Wenn ich meinen Glauben, mein Vertrauen auf Christus setze. Romans chapter 8, verse 1. Römer Kapitel 8, Vers 1. There is no condemnation. Es gibt keine Verdammnis. My name is written in heaven. Mein Name ist im Himmel aufgeschrieben. Luke chapter 10, verse 20. Lukas 10, Vers 20. That's a moment. Das geschieht in einem Augenblick. I'm saved from the penalty of eternal separation from God. Ich werde errettet von der ewigen Trennung von Gott. But there's a second salvation. Aber es gibt einen zweiten Aspekt der Errettung. Salvation from the power of sin. Errettung von der Macht der Sünde. And this is a progressive thing. Und das ist etwas, das fortschreitet. This is something that we're confronted with from hour to hour. Etwas, mit dem wir von Stunde zu Stunde gegenüberstehen. From day to day, week to week. Von einem Tag zum anderen, von einer Woche zur anderen. Progressive thing. Das ist eine progressive Sache. There's a third salvation. Und es gibt eine dritte Errettung. Being saved from the presence of sin. Die Errettung von der Gegenwart der Sünde. When we're finally in the kingdom. Wenn wir endlich im Königreich sind. No more sickness. Und es gibt keine Krankheit mehr und keine Schuldgefühle mehr. Es gibt keine Brillen mehr und keine Apotheken. Man muss keine Vitamine mehr einnehmen oder irgend so etwas. Wir haben eine vollkommene Gesundheit bis in alle Ewigkeit hinein. So, if you're in the drug and drug and whatever. Also wenn du in der Pharmaindustrie tätig bist, you'll be unemployed on the other side. Dann wirst du auf der anderen Seite eben arbeitslos sein. Okay, verse 10. Vers 10. For with the heart a person believes. Denn mit dem Herzen wird geglaubt. Resulting in righteousness. Geglaubt zur Gerechtigkeit. That God gives me his righteousness. Dass Gott mir seine Gerechtigkeit gibt. This is all Romans 5. Und das ist alles auch im Römer Kapitel 5. The gift of righteousness. Die Gabe der Gerechtigkeit. That we receive through Christ through the blood. Die wir durch Christus erfahren durch das Blut. It's given to us in a moment's time. In einem Moment wird uns das geschenkt. When we believe. Wenn wir glauben. Part 2. Der zweite Teil. With the mouth he confesses, resulting in salvation. Und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Now this I remember when I received Christ. Ich erinnere mich, als ich Christus angenommen habe. Two things happened at the same time. Sind zwei Dinge im gleichen Augenblick passiert. I received my righteousness because I believed. Ich habe meine Gerechtigkeit empfangen, weil ich geglaubt habe. But actually, let me back up a little bit. Aber eigentlich, und ich möchte da ein bisschen zurückgreifen. I started to believe when I was about in kindergarten. Also ungefähr im Kindergarten habe ich schon angefangen zu glauben. And I prayed every night to Jesus. Und ich habe jeden Abend zu Jesus gebetet. Every single night. An jedem Abend. I had statues of Jesus in my room. Ich hatte so Statuen von Jesus in meinem Zimmer. Because I had the most incredible nightmares you could imagine. Weil ich wirklich unglaubliche Albträume gehabt habe. And I prayed for him for protection. Und ich habe zu ihm gebetet, habe um Schutz gebetet. These nightmares were so intense, I could not wake up. Und diese Albträume waren so schlimm, ich konnte nicht aufwachen. No one could wake me up. Und es war auch den anderen nicht möglich, mich da rauszuholen. I prayed every night, God protect me, Jesus protect me. So habe ich jeden Abend gebetet, Jesus, Gott, beschütz mich. And I believe that if I had died as a 6-year-old, und ich glaube, wenn ich als 6-Jähriger gestorben wäre, that God saw my heart, dass Gott mein Herz gesehen my hätte, faith in Jesus, meinen Glauben an Jesus, that I had my name written in heaven. Und ich glaube, dass schon damals mein Name im Himmel geschrieben stand. Since I was about 4 or 5 years old. Vielleicht schon als ich 4 oder 5 Jahre alt war. But it wasn't until I was 18. Aber es war nicht bis zu dem Zeitpunkt, als ich 18 war, auf der Uni, when my life was in darkness, als mein Leben dann in Dunkelheit war, and someone said to me, young man, you must be born again. Und dann hat jemand zu mir gesagt, junger Mann, du musst wiedergeboren werden. Jesus stands at the door and knock. Jesus steht an der Tür und klopft an. And they showed me Bible verses. Und sie hat mir Bibelverse gezeigt. And I looked at them. Und ich habe sie mir angesehen. And I believed them. Und ich habe an diese Verse geglaubt. And then they said, Rob, would you pray with us? Und dann haben diese Menschen gesagt, Rob, würdest du mit uns beten? We'll pray and you respond. You repeat. Wir werden beten und du wiederhol das. So I did. Und so habe ich das gemacht. And from that moment, und von dem Augenblick something an, was activated. Ist irgendetwas aktiviert worden. Something I didn't have when I was 5 years old. Etwas, das ich nicht hatte, als ich noch 5 Jahre alt war. That I'd never had before. Das ich auch vorher noch nie besaß. My salvation was activated. Meine Errettung wurde aktiviert. Now when you go to a hotel and you want to take the elevator. Also wenn man ins Hotel geht zum Beispiel und den Aufzug benutzen möchte, what do you do? Was macht man? How do you activate the elevator? Wie aktiviert man oder bringt man diesen with your finger. Mit dem Finger. If you want to drive a car, wenn man ein Auto fahren möchte, how do you activate the gas? Wie aktiviert man with your Gaspedal? Foot. Mit dem Fuß. If your husband is sleeping during the message, und wenn dein Mann während der Botschaft einschläft, how do you activate him? Wie aktiviert man ihn? With your elbow. Mit dem Ellbogen. If I'm a believer, wenn ich ein Gläubiger bin, how do I activate my faith? Wie aktiviere ich meinen Glauben? But by speaking. Indem ich etwas ausspreche. Now look at this here. Verse 11. Vers 11. For the scripture says, whoever believes in him will not be disappointed. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. For there's no distinction between Jew and Greek. Denn es gibt keinen Unterschied zwischen Jude und Grieche. For the same Lord is Lord of all. Denn er ist der Herr über alle. Abounding in riches for all who call on him. Und er ist reich für alle, die ihn anrufen. It doesn't say all who believe in him. Es steht ja nicht hier alle, die an ihn glauben. It says all who use their mouth and call on him. Es steht alle, die ihren Mund benutzen und ihn anrufen. Watch this. Verse 13. Vers 13. For whoever will call on the name of the Lord will be saved. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Look at the process, verse 14. Vers 14 geht der Prozess weiter. Here's the Apostle Paul's logic. Und hier ist die Logik von Apostel Paulus zu sehen. This comes from the Old Testament. Und das kommt jetzt hier aus dem Alten Testament. For whoever will call on the name of the Lord will be saved. Verse 13. Vers 13, ja. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Verse 14. Vers 14. How will they call on whom they have not believed? Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? How will they believe in him whom they've not heard? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? How will they hear without a preacher? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? That's each one of us. Das betrifft jeden von uns. How will they preach unless they are sent? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Just as it is written. So wie geschrieben steht. How beautiful are the feet of those who bring good news. Wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. How many are praying with me that we can each have the opportunity to lead someone to the Lord before Christmas? Wie viele von euch beten mit mir, dass wir die Gelegenheit haben, einen vor Weihnachten noch zu Christus I'm still zu führen? Praying. Ich bete immer noch. I said, God, I have 5 months. Ich habe gesagt, Gott, ich habe noch 5 Monate. I've been praying since January. Seit Jänner bete ich dafür. This week I was near the car. Diese Woche, ich war in der Nähe meines Wagens. One of my neighbors came out, und einer meiner Nachbarn kam vorbei. He said, what does the fish mean? Und hat mich gefragt, was bedeutet dieser Fisch da hinten drauf? So I told him. Und so habe ich es ihm erzählt. And I thought, wow, Lord, you are working. Which one is it? Und ich habe gesagt, Wahnsinn, Herr, du wirkst, aber welcher von diesen Menschen ist es? The neighbors are opening up. Die Nachbarn öffnen sich. And I'm praying, oh God, one by Christmas. Und ich bete darum, dass einer bis Weihnachten sein möge. I'm asking this in faith. Und ich bitte darum im Glauben. If we don't speak, wenn wir nicht aussprechen, they can't hear. Dann können sie nicht hören. If they don't hear, und wenn sie nicht hören, they cannot believe. Dann können sie nicht glauben. If they don't believe, und wenn sie nicht glauben, they have nothing to activate with their mouth. Dann haben sie nichts, was sie aktivieren können mit ihrem Mund. Now this principle of believing and speaking, und dieses Prinzip zu glauben und zu bekennen, it's the definition of faith. Das ist die Definition des Glaubens. 2. Corinthians 4, 13. 2. Korinther 4, Vers 13. Now this word confess in the Greek is homologeo. Und dieses Wort im Griechischen zu bekennen heißt homologeo. Homos. Homos. The same. Also das bedeutet gleich. Logos. Und Logos. To speak. Zu sprechen. I'm speaking the same thing. Also ich spreche das Gleiche. I'll give you two other examples of how the word is used so we can grasp the meaning. Zwei weitere Beispiele, wie dieses Wort verwendet wird, damit wir die Bedeutung besser verstehen. John the Baptist is preaching. Johannes der Täufer predigt. And Herodias, the wife of Herod, wants him dead. Und die Herodias, die Frau des Herodes, möchte ihn tot sehen. So her daughter dances before the king. Also tanzt ihre Tochter vor dem König. And then it says that the king made her a promise. Und dann steht, dass der König ihr ein Versprechen gab. With an oath. Ein Versprechen, dass er mit einem Eid besiegelte, dass er ihr alles geben würde, if she danced. Wenn sie tanzen würde. The word promised is homologeo. Und das Wort Versprechen bedeutet Homologeo. He agreed, er kam überein, that he would give her. Dass er ihr etwas geben würde. So when we confess, also wenn wir etwas bekennen, we are agreeing with what God said. Dann stimmen wir mit dem überein, was Gott zuvor gesagt but we hat. Are also activating, aber wir aktivieren auch, we are activating heaven on our behalf. Aber wir aktivieren auch den Himmel, um für uns einzutreten. Now, when I press that elevator button, wenn ich diesen Knopf drücke beim Aufzug, with, I can do it with my smallest pinky. Und ich kann das sogar mit meinem kleinen Finger tun. I can even let my child, a child come up and say, you can press the button. Und ich kann auch einem Kind sagen, komm, drück du den Knopf. And from the 15th floor, this massive elevator that can carry 20 people comes down. Und vom 15. Stockwerk kommt dieser Riesenlift runter, der 20 Personen transportieren kann. Nothing to do with my muscles. Hat nichts zu tun mit meiner Muskelkraft. With my smarts. Mit meiner Intelligenz. With my ability. Oder mit meinen Fähigkeiten. It has to do with the elevator. Es hat mit dem Lift zu tun. It was activated. Er wurde aktiviert by a simple act. Durch einen ganz einfache Tatsache. We have to grasp how much power is in our tongue. Und wir müssen verstehen, wie viel Macht in unserer Zunge liegt. Proverbs 18:21. Sprüche 18:21. The power of life and death is in the tongue. Die Macht des Lebens und des Todes liegt in der Zunge. Second illustration. Die zweite Illustration. Jesus said, not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom. Jesus hat gesagt, nicht jeder, der Herr, Herr zu mir sagt, wird in das Reich Gottes eingehen. In Matthew chapter 7. In Matthäus Kapitel 7. He says, many will say on that day, Lord, Lord, we did this and we preached and we cast demons out. Er sagt, an dem Tag werden viele sagen, Herr, Herr, wir haben alles Mögliche getan, wir haben gepredigt, wir haben Dämonen ausgetrieben. And he says, I will confess. Und er hat gesagt, ich werde bekennen. Homologeo. I will confess, I never knew you. Ich werde zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. I will agree. Ich werde übereinstimmen. Agree with what? Womit übereinstimmen? Well, agree with truth. Also oder womit zustimmen? Mit der Wahrheit zustimmen. About your lifestyle. Betreffend deines Lebens. In homologeo, we are agreeing with God's truth. Und dieses Homologeo bedeutet, dass wir der Wahrheit Gottes zustimmen. We are agreeing with the promises of God. Wir stimmen mit den Versprechen Gottes überein. And we are activating far more than we could possibly imagine. Und wir setzen damit viel mehr in Bewegung, als wir uns jemals vorstellen können. Now there's people who speak things they should not speak. Es gibt Menschen, die sprechen Dinge aus, die sie nicht aussprechen sollten. Not realizing that we are created in the image of God. Und verstehen nicht, dass wir im Ebenbild Gottes gemacht sind. Genesis 1:26. Also 1. Mose 1:26. When God created the heavens and the earth, he didn't think it into existence. Als Gott Himmel und Erde geschaffen hat, hat er das nicht in Existenz gedacht. He spoke it into sondern existence. Er hat es in die Existenz gesprochen. God did not think our salvation into existence. Er hat unsere Erlösung nicht in Wirklichkeit gedacht. In 2 Corinthians 4:6. In 2. Korinther 4:6 steht. He speaks the light into me. Steht, dass er das Licht in mich hineinspricht. God speaks it. Gott spricht es. My salvation starts when God speaks. Meine Erlösung fängt dann an, wenn Gott spricht. Okay, I want to answer two questions tonight. Why? Und ich möchte zwei Fragen heute Abend beantworten. And how? Die Frage nach dem Wie und die Frage why warum? Why the tongue is so important? Warum die Zunge so wichtig ist? And I want you to turn to Mark chapter 8. Und da möchte ich Matthäus Kapitel 8 aufschlagen. Okay. Das Warum und das Wie. Matthew chapter 8. Let's read a story here that's quite known. Matthäus Kapitel 8, wir möchten eine Geschichte lesen, die recht gut bekannt ist. And let's answer the question, why? Und möchten diese Warum-Frage lösen. Like, why the tongue? Warum die Zunge? Why not the finger or the hand? Warum nicht der Finger oder die Hand? I don't know. Why not just believe and it happens? Warum nicht einfach nur glauben und es passiert? Suddenly a mountain moves and you think, what was that? Plötzlich bewegt sich ein Berg und man denkt sich, was jetzt passiert? Did you just believe that? Hast du das gerade daran geglaubt? Well, I mean, it was in my mind. I don't know if. Naja, ich habe es mir gerade so gedacht. I guess I believed it. It happened. Wahrscheinlich habe ich es geglaubt und es ist passiert. It doesn't work like that. Aber so funktioniert es nicht. Why? Warum? Okay. One of the reasons is because we're created in the image of God. Einer der Gründe ist der, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen wurden. And this is the way God does it. Und so ist es auch, wie Gott die Dinge macht. Why God doesn't think things into existence? Warum Gott nicht einfach denkt und Dinge geschehen? Why he speaks things into existence? Das ist der Grund, warum er spricht. And let's see this in Matthew 8. Und wir schauen uns das in Matthäus 8 an. When Jesus entered Capernaum, a centurion came to him, imploring him. Vers 5. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm und der bat ihn und sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. And the centurion said, der Hauptmann aber antwortete und Lord, sprach, I am not worthy for you to come under my roof. Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Watch the statement. Und jetzt schaut auf die Antwort. But say the word. Oder schaut, wie er weitergeht. Aber sprich nur ein Wort. And my servant will be healed. Und mein Diener wird gesund werden. For I also am a man under authority. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt. With soldiers under me. Und ich habe Soldaten unter mir. I say to this one, go. Und ich sage zu diesem, geh hin. And he goes. Und er geht. To another, come. Und ich sage zu einem anderen, komm. And he comes. Und er kommt her. To my slave. Und zu meinem Knecht, do this. Tu dies. And he does it. Und er tut's. And when Jesus heard this, als aber Jesus das hörte, he marveled. Wunderte er sich. Don't underestimate that word. Und dieses Wort darf man nicht unterschätzen. He marveled. Jesus hat sich wirklich gewundert. Somebody gets it. Somebody gets it. Also irgendeiner hat's kapiert offensichtlich. All on his own. Und zwar ganz von alleine. Nobody explained it to him. Keiner hat's diesem Mann erklärt. And look what he says. Und schaut, was er sagt. Truly I say to you. Wahrlich, ich sage euch. To those following him. Und zwar denen, die ihm nachfolgten. I have not found such great faith with anyone in Israel. Bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Not even his own apostles. Nicht einmal unter seinen eigenen not Aposteln. Even his own disciples. Auch nicht bei seinen Jüngern. I've not found such a great faith. Ich habe noch nie einen solchen Glauben gesehen. But let's look at it. It seems so simple. Aber schaut euch das an. Es schaut so einfach aus. Just say the word. Sprich es einfach aus. I understand who you are, Lord. Ich verstehe, wer du bist, Herr. You're a man under authority. Du bist ein Mann, der unter Autorität just steht. Say the word. Sprich einfach ein Wort. You don't have to go to my house. Du musst gar nicht zu mir nach Hause you don't kommen. Have to do anything. Du musst überhaupt nichts tun. You don't have to lift a finger. Du musst keinen Finger rühren. Just sit in a chair and have coffee. Sitz einfach im Stuhl, genieße einen Kaffee. Just say the word. Und sprich ein Wort. Und I understand this stuff. Ich verstehe diese Dinge. I am also a man under authority. Ich bin auch jemand, der unter Autorität and steht. And I understand, I see it. You are a man of authority. Und ich sehe es und ich verstehe es, dass du auch so ein Mensch bist. So let's not waste your time here. Also wollen wir deine Zeit hier gar nicht verschwenden. I'm not worthy to have you in my house. Ich bin nicht würdig, dass du in mein Heim kommst. I'm a Roman. Ich bin ein Römer. You're a Jew. Und du bist ein Jude. Just, let's all save time and just say the word. Sparen wir uns alle die Zeit und du sprich einfach nur just ein Wort. Hit the button. Drück nur diesen Knopf. Why should we take the stairs? Just hit the button. Warum die Stiegen benutzen? Drück den Knopf. Great faith. Großer Glaube. Matthew 28:19. Matthäus 28:19. All authority in heaven and earth, Jesus said, is mine. Alle Autorität im Himmel und auf Erden gehört mir. It has been given to me. Sie wurde mir gegeben. Do you know that Jesus? Und wisst ihr, dass Jesus wants to bless us so much, uns so sehr segnen möchte, that he would die for us. Dass er dafür sterben würde. And in reality, he did. Und in Wirklichkeit ist er dafür gestorben. And he will not release a blessing, und er wird keinen Segen ausgehen lassen, unless someone agrees with him. Wenn es da nicht jemanden gibt, der mit ihm übereinstimmt. It's just the way it is. So ist es einfach. Someone speaks, someone agree with me. Jemand spricht, jemand stimmt ihm zu. I gave my body on a cross. Ich habe meinen Leib, meinen Körper am Kreuz gegeben. To release all blessings from God. Um all den Segen von Gott freizusetzen. Will someone just agree with me? Gibt es vielleicht jemanden, der damit dem zustimmt? And speak it so I can be released in my authority? Und es ausspricht und bekennt, damit ich in meiner Autorität auch freigesetzt werden kann. And so we speak. Und so sprechen wir. We have awesome authority in the Lord. Wir haben unglaubliche Autorität im Herrn. To confess his promises. Autorität, seine Versprechen zu bekennen. You think of Mark chapter 11. Wir denken vielleicht an Markus Kapitel 11. Verse 23. Vers 23. Jesus said, if you have the faith of a mustard seed. Und da sagt Jesus, wenn du einen Glauben hättest, so groß wie ein Senfkorn, you can say to this mountain, be removed. Dann kannst du zu diesem Berg sprechen, heb dich hinweg. And if you believe it in your heart, und wenn du es in deinem Herzen glaubst, it will rise up and move. Dann wird er sich erheben und wird sich bewegen. But we have to speak it. Aber wir müssen es aussprechen. It's just the way God has designed it. Das ist einfach die Art und Weise, wie Gott das and geschaffen I think hat. We really, really underestimate this. Und ich glaube, dass wir diese Dinge wirklich unterschätzen. When I graduated Bible College and when I was 22 years old, als ich fertig war mit dem Bibelcollege, da war ich 22 Jahre alt. I remember standing there talking to some friends. Da erinnere ich mich noch, dass ich da rumgestanden bin, ein paar Freunde waren auch da. Somewhat like very, where do I go from here? Und es war so, das Gespräch ging in die Richtung, okay, wo geht's jetzt weiter? Well, that was fine, and now, where do I go from here? Das war ja ganz gut, aber von wo geht's jetzt hin? It was just like I came to the ocean, and it was just like ocean and ocean and ocean and ocean. Es war so, wie wenn man am Strand steht und einfach nur das große Meer vor sich sieht. Then I made a decision. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. I'm going to start to memorize the Bible. Ich habe entschieden, ich möchte mir die Bibel einprägen. In Bible College, I just memorized where things were. In Bible College habe ich mir nur gemerkt, wo die Dinge stehen. The abundant life in John 10:10. Also Johannes 10:10, das Leben im Überfluss. We're saved und in Leben Ephesians 2:8. Epheser 2, Vers 8, wir sind gerettet. But I'm talking about the whole verse. Aber ich habe mir gedacht, der ganze Vers, the whole chapter. Das ganze Kapitel. So at 22 years old, I began. Also als ich 22 war, habe ich damit angefangen. And I started to speak it in the car. Und ich habe angefangen, diese Dinge vor mich herzusprechen, everywhere im Auto, I went. Überall, wo ich hingefahren bin. And I had in my heart a dream, und in meinem Herzen hatte ich diesen Traum, that when I retire at 62, 65, dass ich vielleicht, wenn ich mit 62 oder mit 65 in Pension that gehe, I could be a missionary. Dass ich ein Missionar sein könnte. And by speaking the word, und indem ich das Wort aussprach, without even knowing what I was doing, ohne genau zu wissen, was ich überhaupt tat, I was speaking forth my future. Hab ich meine Zukunft ausgesprochen? We can speak forth our future. Wir können unsere Zukunft aussprechen. God has given us this privilege and responsibility. Gott hat uns dieses Vorrecht und auch diese Verantwortung übertragen. I want to be so careful with the things I say. Und ich möchte so vorsichtig sein mit den Dingen, die ich sage zu mir selbst. I've learned to speak wonderful things to kids. Ich habe es gelernt, zu Kindern wunderbare Dinge zu sagen. If you ask a kid who works with me, und also wenn du ein Kind fragst, das mit mir arbeitet, Jugendlichen, do I ever criticize him or anything? Ob ich jemals kritisiere? I just encourage. Es ist eher so, dass ich immer ein Ermutigen damit with bin. Myself, aber mit mir selbst. It's interesting. I thought about it today. Und ich habe erst heute darüber nachgedacht. I talk to myself like my brother and my dad used to talk to me. Wenn ich zu mir selbst rede, dann rede ich zu mir so wie mein Vater und mein Bruder es getan haben. When I lose something or break something, wenn ich etwas verliere oder etwas kaputt mache, can't find my keys, meine Schlüssel nicht finden kann, I say to myself, dann sage ich mir selbst, are you stupid? Bist du blöd? Were you born yesterday? Bist du gestern erst geboren worden? What are you, an idiot? Was ist mit dir? Bist du ein you Idiot? Lost your keys again. Du hast deine Schlüssel schon wieder verloren. I mean, I don't know anyone stupider in the world than you. Es gibt wirklich keinen dämlicheren Menschen als dich. I mean, how many times did Mary say, put the keys right there and you won't lose them? Ich meine, wie oft hat die Mary schon gesagt, leg die Schlüssel dahin und du wirst sie nicht mehr suchen müssen? I thought I put the keys there. Und ich dachte mir, ich hätte sie dorthin gegeben. What are you, an idiot? Was bist du ein Idiot? And I speak to myself like this. Und ich spreche so zu mir selbst. And I'm stopping it from today. Und ich höre damit auf von and heute I'm an. Say things like this. Und ich werde Dinge wie Folgendes sagen. Oh, beloved of the Lord. Geliebte des Herrn. Oh, beloved of the Lord. Oh, Geliebter des Herrn. Oh, ye of little faith. Oh, du kleine Glaubens. Speak to myself kind words. Ich werde zu mir selbst freundliche Worte sprechen. Oh, chosen of God. Oh, Auserwählter Gottes. Yet again, you find yourself in this conflict. Und wieder findest du dich in diesem Konflikt wieder. I'm going to be careful what I speak to my soul. Ich werde darauf achten, was ich zu meiner eigenen Seele spreche. Proverbs 4:23. Sprüche 4:23. You start to read from verse 18, 19 right through to Proverbs 4:23. Und wenn ihr von 18, 19 anfängt bis Vers 23 in Sprüche Kapitel 4. It talks all about the mouth. Dann geht's dort immer um die Zunge, um den and Mund. What effect a perverse mouth can have on our bodies. Und was für eine Auswirkung ein verdrehter Mund auf unseren Körper haben kann. And on our lives. Und was für eine Ehre auch auf unseren I'm Leben. Going to speak the kindest words to myself. Ich werde die freundlichsten Worte zu mir selbst reden. When I was studying for this message yesterday, und als ich mich gestern, als ich da saß, um für diese Botschaft zu in the morning, studieren, I called Mary in the into my study. Dann habe ich die Mary gestern Morgen in mein Studierzimmer, in mein Büro gerufen. Just before I begin, und ich habe zu ihr gesagt, bevor ich anfange, put your hands on me, würdest du bitte deine Hände auf mich and legen speak out a blessing. Und sprich einen Segen über mich and aus. Let's confess together and agree that God will help me and bless me. Und lass uns das einfach gemeinsam aussprechen und übereinkommen, dass Gott mich dabei segnen wird. Death and life are in the tongue. Denn Leben und Tod liegen beide in der Zunge. Where are we going as individuals? Wo wir hingehen als Individuen and where are we going as a church? Und wo wir als Gemeinde hingehen, will be determined by what we say. Beides wird dadurch festgelegt, was wir aussprechen. Now I want to close with how we do this. Und ich möchte mit dem Wie abschließen, wie wir das tun. To answer the question why, die Frage nach dem Warum. Why the tongue? Warum die Zunge? Because Jesus has all authority. Weil Jesus alle Autorität besitzt. And this is the way he does it. Und das ist die Art und Weise, wie er Dinge macht. This was described as great faith. Das wurde als großer Glaube beschrieben. Just speak the word. Sprich einfach ein Wort. Pastor Rob, my life is in trouble. Pastor Rob, in meinem Leben geht's just rund und drüber. Say the word. Sprich einfach say ein Wort. The word. Sprich das Wort. Now, this is how we can do it. Und so können wir das machen. Number one, das Wie. In some instances we have to just speak the word silently. In manchen Umständen müssen wir das Wort stumm aussprechen. Some people can't speak. Manche Menschen können nicht sprechen. When I'm sleeping and I have an incredible nightmare, wenn ich schlafe und einen unglaublichen Albtraum habe, a satanic nightmare, einen satanisch herbeigeführten Albtraum, I speak the name of Jesus and I wake up in a second. Dann spreche ich den Namen Jesus und bin sofort wach. But I didn't say it with my physical mouth, I said it with my mind. Aber ich habe es nicht mit meinem physischen Mund ausgesprochen, sondern in meinen Gedanken. If you are tied up by terrorists and your mouth is duct taped, you can still speak. Und wenn du gefangen genommen bist von Terroristen und man hat dir Klebeband um den Mund gewickelt, dann kannst du trotzdem sprechen. Let's try it. Versuchen wir es einmal. On three, everybody say I love you Jesus. Auf drei sagt jetzt jeder von uns, ich liebe dich, but Jesus. Don't use your vocal cords. Aber benutzt nicht eure Stimmbänder. Ready? One, two, three. You see? Seht ihr? You can speak silently. Man kann auch stumm sprechen. Number two. Zweitens. We can speak quietly. Man kann leise sprechen. This is the word meditate. Und das bedeutet meditieren. And this is Psalm 1, verse 3. Psalm 1, Vers 3. But starting with verse 2. Oder beginnen schon in Vers 2. He that meditates, er, der darüber meditiert, in the word of God day and night, über das Wort Gottes Tag und Nacht, will be like a tree planted by the streams of water. Also nachsinnt, der wird sein wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. His leaf will not wither. Sein Laub wird nicht verwelken. He'll bear fruit in its season. Er wird Früchte bringen zu seiner Zeit. And Everything he does will prosper. Und alles, was er tut, wird ihm gelingen. He's speaking forth his future. Er spricht seine Zukunft aus. He will prosper in his marriage. Er wird in seiner Ehe Erfolg haben. He will prosper in his work. Und er wird in seiner Arbeit Erfolg haben. He will prosper in every area of his life. In jedem Bereich seines Lebens. As he meditates. Wenn er darüber nachsinnt. But the word meditate in the Hebrew. Aber dieses Wort nachsinnen, meditieren im Hebräischen. Is the English word for mutter. Ist das englische Wort für Murmeln. Do you know what that word mutter means? It means to speak to yourself so that no one hears you unless they really listen. Und das bedeutet eben so vor sich hinsprechen, ganz leise, die anderen hören es gar nicht, es sei denn, sie hören dir wirklich genau zu. It's the same way people complain. Und das ist die gleiche Art und Weise, wie sich Leute auch beschweren. You just hear something, but you don't know what it is. Man hört nur irgendetwas, aber man weiß nicht genau, was der jetzt gesagt hat. You're actually saying, like, who does he think he is? Also die sagen eigentlich so, wer glaubt er, dass er ist? You can't understand it, but they understand it. They're talking to themselves. Man versteht es nicht, aber die Person versteht sich selbst. And this is how we can study the scripture. Und so kann man auch die Schrift studieren. Wow, the Lord is my shepherd. Wahnsinn, der Herr ist mein Hirte. I shall not want. Du sollst an nichts machen. That is cool. Okay, yeah, right. Green pastures, yeah, all right. Yeah, Valley of Shadow of Death. Aha, da gibt es das Tal des Todesschattens. Wow, cool. Yeah, that's right. Wow, God, thank you. Danke, I'm talking to myself. Und so spreche ich mit mir selbst. Now, the third way is in Colossians 3:16. Und die dritte Art ist in Kolosser 3:16 zu finden. We speak to each other. Wenn man miteinander spricht. Psalms and hymns. Psalmen und we speak Loblieder. The word to each other. Man spricht sich gegenseitig das Wort zu. We just speak. Man spricht miteinander. We speak what God says. Wir sprechen das aus, was Gott sagt. We have a good confession. Wir haben ein gutes Zeugnis. You know what? It's going to work to the good because God said so. Weißt du was? Es wird zum Guten wirken, weil Gott es so gesagt hat. I understand what you're going through. Weißt du, ich weiß, wie es dir gerade geht. I've been there. Und mir ist es auch mal so gegangen. But what I've learned, aber was ich daraus gelernt habe, never leave us nor forsake us. Er wird uns nicht verlassen. What I learned is you go through the valley. Was ich daraus gelernt habe, ist, dass man durchs Tal durchgeht. You don't build a house there. You man go through it. Baut kein Haus in diesem Tal, man geht einfach durch. You don't stay in the valley of the shadow of death. You go through it. Man bleibt nicht in diesem Tal, sondern man geht durch das Tal durch. And we speak to each other. Und man spricht so miteinander. The word. We das Wort, man spricht es aus. And then we actually the fourth thing is we sing. Und das vierte ist eigentlich noch, dass man singt. We sing songs about the word. Dass man Lieder singt über das Wort. And we focus and we believe and we sing to God. Und wir konzentrieren uns und singen zu Gott. We sing right to him. Wir singen direkt zu ihm. Colossians 3:16 at the end of the verse. Kolosser 3:16 am Ende dieses Verses. We sing right to God. Man singt zum Herrn. I love you, God. Thank you for this day. I love you. Yeah, I'm talking to you, Lord, I love you. I'm singing right to him. Und so singe ich oder spreche direkt mit ihm. And the fifth way, und die fünfte Art und Weise, we can declare it. Man kann es bekennen. And we declare it when there's really adversity. Und man bekennt das, wenn man wirklich Feindschaft gegenübersteht. We declare things like Isaiah 54:17. Wir bekennen Dinge wie Jesaja 55:37. No weapon formed against you will prosper. Keine Waffe, die gegen dich gerichtet ist, wird Erfolg haben. This is the heritage of the servants of God. Denn das hier ist das Erbe der Diener Gottes. Wow. Wow, take that one, Satan. Wow. Wow. Nimm das hier, Satan. I mean, we're fighting battles. Wenn man kämpft, der Kämpfe. And Jesus has all authority. Und Jesus besitzt alle Autorität. And here we are, we're facing the devil. Und hier stehen wir vor dem Teufel. And all of hell's coming against us at work, in the family. Und die ganze Hölle steht uns entgegen, in der Arbeit, in der Familie, im Privatleben. We're calling ourselves stupid and everything. Wir nennen uns selbst schon dämlich. And the devil's jumping on it. Und der Teufel setzt sich auf all diese Dinge drauf. Und Jesus ist im Himmel. And he's saying, see the word. Und er sagt, schau auf das Wort. See the word. Sag das Wort. And we're going, Abba. Oh, I'm afraid. Fürcht mich aber. See the word. Sprich das Wort. Speak. Sprich's. I can't act until you say something. Ich kann nichts tun, bevor du es nicht aussprichst. Release me. Setz mich frei. Activate me. Aktivier mich. Bring me into the situation. Bring mich in diese Situation hinein. And finally we say something. Und am Schluss sagen wir es dann doch. All things work to the good. Alle Dinge wirken zum Besten. For those who love God and I love God. Denen, die Gott lieben und ich liebe Gott. Take that. Nimm das. And heaven is activated. Und so wird der Himmel in Bewegung gesetzt. Just say the word. Sprich das Wort. Just say it. Sprich's we don't have aus. To go there. Man muss ja nicht dorthin gehen. We'll both save ourselves time. Just say the word. Wir sparen uns einfach Zeit. Du sprichst einfach ein Wort. In all seriousness. Und in allem Ernst. We completely underestimate the power of what we say. Ist es wirklich so, dass wir total unterschätzen, was wir aussprechen? God's not going to do something. Gott wird nichts tun, bevor wir es nicht aussprechen. Er wartet darauf. That's Jeremiah 1:12. Jeremia 1, Vers 12. I am waiting. Ich warte. I am watching. Und ich beobachte. To perform my word. Um mein Wort zu tun. So speak. Also sprich es. Confess. Und bekenne es. Believe and speak. Glaube und sprich es aus. Believe and speak. Glaube und sprich. Just to close. Im Abschluss möchte ich noch sagen, those believers back in Hebrews 10, die Gläubigen, die in Hebräer 10 genannt who werden, faced all that persecution, die all diese Verfolgung erlebt haben, they did it with joy. Sie haben es mit Freude gemacht. It says, because knowing you have a better possession. Und es steht, weil sie wussten, dass sie einen besseren Besitz hatten. They believed the promise of Matthew 6. Sie haben nämlich an das Versprechen in Matthäus Kapitel 6 geglaubt. We have the same promises. Und wir haben die gleichen Versprechen. He's the same God to every generation. Er ist der gleiche Gott für jede Generation. I'm making my wife and I, we are stepping this up in our life. Und meine Frau und ich, wir gehen das wirklich ab in unserem Leben. I am going to be so careful. Und ich werde so vorsichtig sein. If I don't have a good confession to say, I don't want to say anything. Wenn ich kein gutes Zeugnis habe, um es auszusprechen, dann werde ich nichts sagen. Future, weil meine ganze Zukunft is dependent on it. Davon abhängt. And I'll be honest. Und ich möchte ehrlich sein. And if I have a problem, und wenn ich ein Problem habe, I'll take it to God. Dann werde ich es zu Gott this bringen. Is all the Psalms. Alle Psalmen. Where David, well not all, but many Psalms, David is just complaining to God. Also nicht in allen, aber in vielen Psalmen beschwert sich David bei Gott. If you have a complaint, und wenn du eine Beschwerde hast, go to somebody who you trust enough to speak the truth to you. Und dann geh zu jemanden, dem du genug vertraust, dass er die Wahrheit zu dir sprechen kann. This is what I do with Bill. Und das mache ich mit dem Bill. Bill's my older brother in the Lord. Bill ist mein großer Bruder im Herrn. He brought my mother and me to Christ. Er hat meine Mutter und mich zu Christus geführt. I talked to him. Und ich spreche I mit say, ihm. Bill, I don't like this, I don't like that, und I can't stand this. Bill, ich mag dies und das nicht, really das halte ich nicht aus. Und darüber bin ich echt wütend. And he sits me down. Und er bringt mich dazu, and mich hinzusetzen. Listen to yourself, und Pastor Rob. Er sagt, hör dir doch selbst zu, listen Pastor Rob. To yourself. Hör dir zu. And then he'll say this. Und dann wird dann sagt er, I'm gonna speak something from the Lord. Ich möchte jetzt etwas vom Herrn aussprechen. Greater is he that's in you. Größer ist der, der in dir ist. Than he that's in the world. Denn der in der Welt that's ist. Why I went to him. Und deswegen gehe ich zu ihm hin. Because I knew he would do that. Weil ich wusste, dass er so etwas sagen be würde. Careful when someone comes to you. Sei vorsichtig, wenn jemand auf dich zukommt. If you're not ready to make a good confession, und wenn du nicht bereit bist, ein gutes Zeugnis Bekenntnis zu geben, agree with the truth. Und das bedeutet, der Wahrheit zuzustimmen, that person is going to speak your future. Dann wird diese Person deine Zukunft aussprechen. And everybody was speaking my future until I started memorizing the scripture. Und alle möglichen Leute haben über meine Zukunft gesprochen, bis ich anfing, die Bibel auswendig zu lernen und Dinge zu bekennen. Nämlich das, was Gott verheißen hat. So with that, let's pray. Und mit diesem Gedanken möchte ich schließen und beten. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you tonight. Danke heute Abend. We love you and appreciate you. Wir lieben dich, Herr. Wir wertschätzen dich so sehr. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. If you died, und wenn du sterben müsstest, tonight, where would you go? Heute noch, wo würdest du hingehen? Honestly, ask yourself. Ganz ehrlich, if I get hit by a car tonight on the way home, wenn ich heute auf dem Heimweg von einem Auto überfahren werde, where am I going? Wo bin ich dann? If you don't know, und wenn du das nicht weißt, Jesus Christ was the Lamb of God, Jesus Christus ist das Lamm Gottes, who died on a cross, Der ist am Kreuz gestorben. To spill out his blood. Um sein Blut zu vergießen. To pay for your sin. Um für deine Sünden so zu sterben. We all could go to heaven as a gift. Und zwar damit wir alle in den Himmel gehen können als Geschenk, als Gabe. Und wir können das wissen. Would you pray with me tonight? Mit diesem Wissen würdest du mit mir beten heute. Listen to this promise. Hör dir einfach diese Verheißung an. This is the Lamb of God. Das ist das Lamm Gottes. It takes away the sins of the world. Das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Can you believe that? Kannst du das glauben? Can you believe that Jesus died for you and rose from the dead? Kannst du das glauben, dass Jesus gestorben ist und von den Toten auferstanden and ist he's alive für dich? Today? Und dass er heute noch lebt? And he can speak to your heart. Und dass er in dein Herz sprechen kann, jetzt in diesem Augenblick. Wenn du das glaubst, dann bekenne es mit deinem Mund. Und bete ein stilles, kleines Gebet, das nur du hören kannst. Und sprich diese Worte. Gott, vergib mir. Sprich es einfach in deinem Herzen. Gott, vergib mir. Wash me through the blood of Jesus. Wasch mich durch das Blut Jesu. Save me. Rette mich. From the penalty. Rette mich von der Strafe. From the power. Von der Macht. And one day from the presence of sin. Und eines Tages auch von der Gegenwart der Sünde. Forgive me, God. Vergib mir, Gott. Through Jesus. Durch Jesus. Maybe there's a believer here tonight. Und vielleicht ist heute Abend jemand hier, der glaubt. Your confession has not been good. Und dein Bekenntnis war nicht gut. Let's confess together. Dann wollen wir das gemeinsam bekennen. And you can pray under your breath. Und du kannst im Stillen beten. Let's pray, dear God. Beten wir einfach, lieber Gott. Forgive my ignorance. Vergib meine Ignoranz. And my arrogance. Meine Unwissenheit und meine Arroganz. I want to honor your word. Ich möchte dein Wort ehren. I want to walk in humility. Ich möchte in Demut gehen. I want to love mercy. Ich möchte Barmherzigkeit lieben. I want to speak forth your word. Ich möchte dein Wort aussprechen. Forgive me, Lord. Vergib mir. And strengthen me. Und stärke mich. Strengthen me as never before. Gib mir Kraft wie noch nie zuvor. According to your word. Gemäß deinem Wort. The Lord is my refuge and my strength. Und meine Stärke. The Lord is my refuge and my strength. Der Herr ist mein Schutz und meine Stärke. A very present help in trouble. Eine große Hilfe in Bedrängnis. Psalm 46:1. Psalm 46:1. Father, thank you for this time. Vater, danke für diese Zeit. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen.